Was mag denn aber, fragen wir, letzten Endes den fantasiefrohen Codagenellus bewogen haben, seine Fabeleien ausgerechnet für geschichtliche Wahrheit auszugeben? Wollte der angebliche Autor des 13. Jahrhunderts aus Entdeckereitelkeit mit neuen Quellen prunken? Wollte er wissenschaftliche Vermutungen belegen? Wollte er einer Familie oder einem Ort ein möglichst hohes Alter ermitteln? Nichts von alledem, sagt Holder Egger. Aus reiner Fabulierungslust hat der Verfasser seine geschichtlichen Fantasiestücke geschmiedet. Wir denken anders über den Fall Codagenellus und meinen, irgendeine Absicht müsse doch im Hintergrunde gestanden haben. Italiener, Lust zum geschichtlichen Fabulieren. Man horcht auf. Man erinnert sich, dass in der humanistischen Richtung die Neigung lag, unter Umständen der Fantasie zu viel Macht einzuräumen und gegebene Lücken der historischen Überlieferung durch willkürliche Erdichtungen auszufüllen. Codagenellus würde sich prachtvoll in die lange Reihe der humanistischen Geschichtsfälscher einreihen lassen. Wir wissen längst, dass sein Machwerk nicht im 13. Jahrhundert fabriziert sein kann, sondern dass es aus der uns wohlbekannten Universalwerkstatt hervorgegangen ist. Italien darf sich rühmen, wie die humanistische Historiographie auch die humanistische Quellenfälschung ins Leben gerufen zu haben. Diese Tatsache kommt uns gar nicht mehr überraschend. Wer mit mir den langen Untersuchungsweg bis hierher gewandert ist, der konnte einen solchen Befund seit langem mit Sicherheit erwarten. Das Generalresultat aller voraufgegangenen kritischen Prüfungen der schriftlichen Überlieferung ist die unantastbare Feststellung einer an der Schwelle der Neuzeit vor sich gegangenen universalen Geschichtsdichtungsaktion und der Vorantritt Roms durch die Gesamtkirche. Die Renaissance und der Humanismus sind ein Symptom, eine Begleiterscheinung der von Rom ausgehenden Aktion. Daher ist die Neigung der Humanisten zum Fabulieren nicht eine individuelle Schwäche gewisser Autoren, sondern diese Neigung ist der allgemeine Ausdruck der treibenden Idee der Renaissance-Humanismus-Bewegung. Ich fahre fort, an ausgewählten Früchten und Ergebnissen der Aktion die Frage nach dem Zeitpunkte der Unternehmung weiter zu erörtern. Mit der folgenden Fälschungsserie aus der Renaissancezeit wird zum ersten Male auch ein archäologisches Thema gestreift. Hat denn, so wird man erstaunt fragen, die Fälschergenossenschaft ihre geschichtsverbessernde Tätigkeit auch auf archäologischem Gebiet ausgeübt? Hier vorläufig nur die nackte Behauptung, die universale Geschichtsfälschung begreift in der Tat auch archäologische Fälschung in sich. Das humanistische Falsifikat, um das es sich jetzt handelt, liegt uns in der sogenannten konstantinischen Regionsbeschreibung vor, das angeblich ein nach den 14 Regionen geordnetes Verzeichnis der wichtigsten Gebäude und Denkmäler der alten Stadt Rom darstellen soll. Diese Fälschung gibt nun das hochinteressante Ergebnis, dass auch die gelehrten Humanistenfälscher die Taktik der doppelten Buchführung genauso geschickt bzw. genauso ungeschickt zu handhaben verstanden wie ihre mittelalterlichen Kollegen. Ja, wir gewinnen den lebhaften Eindruck, als hätten die Humanisten mit den Kollegen beispielsweise aus dem 10. Jahrhundert an demselben Fälschertische gesessen. Die genannte Regionsbeschreibung ist in zwei Fassungen auf uns gekommen. Erstens, gewöhnlich Notitia genannt, zweitens, das Curiosum Urbis Romae. Im Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft erfahren wir über das merkwürdige Schicksal, das dieses antike Werk in der Renaissancezeit erlebte, folgendes. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts erscheint die Regionsbeschreibung in völlig interpolierter, also durch Einschiebsel verunechteter Form. Urheber der interpolierten Texte ist Pomponius Laetus, dem indessen nichts ferner lag, als damit eine Fälschung zu begehen. Im Codex Vaticanus 33-94 und dem Codex Marcus Latin Nummer 195 besitzen wir noch heute seine Bearbeitung der Regionen. Man bemerkt, wie er im Laufe seiner Studien und veranlasst durch neue Inschriftenfunde topografische Notizen in dieselben eintrug, eine Tätigkeit, die seine Schüler fortsetzten. Die Täuschung begann erst, als Janus Parrhasius 1503 oder 1504 diesen interpolierten Text unter dem Namen eines gar nicht existierenden antiken Schriftstellers des Publius Victor herausgab. Mit dem Kuriosum hat fälschlich den Namen des Sext Rufus zuerst Flavio Biondo um 1540 in Verbindung gebracht. Er fand dasselbe in einer Handschrift von Monte Cassino hinter dem Breviarium des Sext Rufus und erklärte ihn in seiner Roma Instaurata 1,18 für den bis dahin unbekannten Verfasser desselben. Diese beiden völlig aus der Luft gegriffenen Schriftsteller sind dann von Panvinius in neuer, unerhört interpolierter Gestalt herausgegeben worden. In dieser Gestalt haben sie bis in unser Jahrhundert hinein eine derartige Autorität besessen, dass man die ursprüngliche Regionsbeschreibung für einen Auszug daraus hielt.